1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heute Nacht heißt kuriose Unfälle. Ich möchte mich sehr gerne mit euch über ungewöhnliche und kuriose Unfälle unterhalten. Ich lese euch mal ein paar Zeitungsmeldungen vor, die so unter diesem Thema vielleicht aufzulisten wären. Kuriose Unfälle, Kugelschreiber verschluckt, Abflussreiniger aus Versehen getrunken, von einem herabstürzenden Gegenstand fast erschlagen, mit dem PKW in den Rhein gefahren oder auch natürlich diverse Unfälle, die beim Sex so passieren können. Also kuriose Unfälle oder auch im Haushalt. Der Haushalt birgt ja leider Gottes sehr viele Möglichkeiten, dass man verunfallt. Und ja, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, über einen ungewöhnlichen, kuriosen Unfall, ich meine das Wort kurios nicht im Sinne von lustig oder witzig, sondern im Sinne von sehr außergewöhnlich, dann ruft bitte an 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer bitte auch rein. So, Johanna ist die erste Anruferin und die ist 57 Jahre alt. Ich grüße dich sehr herzlich, Johanna. Ja, hallo Domian. Hallo Johanna. Schön, dass ich mit dir reden kann. Freue mich auch. Was hattest du für einen kuriosen Unfall? Ja, ich hatte einen kleinen Hund, einen kleinen Zwergpudel und der hat dafür gesorgt, dass ich sämtliche Zähne verloren habe mal. Ach. Ich habe dann abends, oder wenn ich dann da auf dem Fernseher geguckt habe, dann kam immer zu mir, sprang bei mir am Schoß, hat sich zusammengerollt und hat dann geschlafen. Mhm. So, und an dem bewussten Abend, da kam mein Mann dann nach Hause und mein Sohn, der war damals so um die 12, der sagte dann auf einmal, Tina, so hieß der Hund, Tina, der Papa kommt. Mhm. Ja, der Hund sprang hoch, ich muss so gleichzeitig mit dem Kopf runtergegangen sein, auf jeden Fall donnerte die mit ihrem Kopf unter meinem Kinn, meine Zähne knallten aufeinander. Ja, und dann erstmal habe ich so weiter gar nichts gemerkt, ne? Mhm. Ja, und dann Stunde zwei später kriegte ich auf einmal eine ganz, ganz dicke Lippe, also ein ganz Mund war angeschwollen, ne? Mhm. Über Nacht kriegte ich dann Zahnschmerzen, bin dann am nächsten Tag zum Zahnarzt hin, ja, und dann hat er festgestellt, dass ja etliche Zähne extrem locker waren und die anderen waren dann die Zahnwurzeln gespalten. Ach. Ja. Das ist ein Ding. Nur weil ein kleiner Pudel dir ans Kinn gesprungen ist. Ja, ja, der ist mit. Aber mit Schmackes wahrscheinlich, ne? Ja, ja, mit seiner Schädeldecke direkt bei mir unterm Kinn und ja. Das hatte dann zur Folge, dass da einige Zähne rausgefallen sind, oder? Nee, die mussten alle gezogen werden. Die mussten alle gezogen alle werden. Alle gezogen. Wie viel? Eben die bei den gespaltenen Zahnwurzeln, da war nichts mehr zu retten. Ach du lieber. Ja, und bei den lockeren sowieso nicht. Ne? Hm. Das Schlimme war ja nachher noch bei diesen einzelnen Abdrücken, die ja dann gemacht werden müssen für die Prothese. Da habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn der jetzt ein Zeug da abzieht von deinen Zähnen, zieht er dir die lockeren Zähne mit raus ohne Betäubung. Das war wirklich ganz extrem. Ich habe also Blut und Wasser geschwitzt beim Zahnarzt. Glaube ich. Wie viele Zähne hast du verloren durch diesen Unfall? 30 Stück. 30 Stück? Ja. Das ist ja ein Ding. Dass du das nicht gleich sofort gemerkt hast, nachdem das passiert war. Nee, ich hatte erst überhaupt keine Schmerzen. 30 Zähne verloren, weil der kleine Pudel. Jetzt will ich gar nicht drüber nachdenken, was mit dem Pudel los war. Der muss eine schwere Gehirnerschütterung gehabt haben, oder? Nee, der Pudel hat eigentlich schadlos überstanden. Der lief durch die Gegend, als wenn gar nichts gewesen wäre. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber du konntest es ihm ja nicht übel nehmen. Es war ja nicht, es war wirklich ein Versehen, ne? Ja, ja, ja. Du hast also keinen Zorn auf den kleinen Pudel hinter dir? Nein, nee. Um Gottes Willen, nein. 30 Zähne verloren, das ist ja wirklich ein Ding. Ich habe den kleinen Pudel geliebt über alles. Ja, Mann, ja, da kann man ja auch gar nicht vorbeugen, sowas passiert einfach, ne? Ja, das kann man ja gar nicht vorhersehen und sich ja entsprechend verhalten. Ja, war einfach ein unglücklicher Umstand. Denn wirklich? Ich muss in dem Moment, muss ich mit dem Kopf runtergegangen sein, weil er sehr hoch sprang. Ja. Aber das ist jetzt alles vergessen und dir geht's gut, hoffe ich. Ja, doch, ja. Das freut mich. Johanna, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke auch. Tschüss. Liebe Grüße an dein ganzes Team. Richtig sehr gerne aus. Vielen Dank. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Ja, Lieben, unser Thema heißt kuriose Unfälle und gerade haben wir ja schon so einen Unfall gehört. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ist euch schon mal so ein Unfall passiert? den man eigentlich gar nicht so erwartet. Im Haushalt vielleicht oder auf der Straße oder an oder in einer Baustelle oder natürlich auch beim Sex. Da passieren ja nun auch immer wieder die übelsten Sachen, wo man im ersten Moment so ein bisschen schmunzelt, aber das ist dann alles andere als zum Schmunzeln. Kuriose, ungewöhnliche Unfälle. Wer einen solchen Unfall schon mal erlitten hat oder vielleicht einen Angehörigen hat, dem so etwas passiert ist und gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Heike und Heike ist 40 Jahre alt. Hallo Heike. Ja, hallo Domian. Heike, was ist es bei dir gewesen? Was für ein Unfall? Ich habe zwar keinen Kugelschreiber verschluckt, sondern ich habe ein Katjes verschluckt. Ein Katjes? Ja. Diese kleinen Bonbons? Ja, die harten, schwarzen Bonbons. Ja, so Lakritze sind das, ne? Oder? Ja. Ja. Und zwar war das, ich habe vom Fernseher gesessen, also ich habe die Dinger ja abgöttisch geliebt. Ja. Und ich habe mich irgendwie verschluckt und das hat sich quer gesetzt. Und im Hals. Also dieses Bonbon ist nicht in die Luftröhre gelangt, sondern hat sich in der Speiseröhre quer irgendwie verhakt. Auf jeden Fall war das so, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe das probiert rauszuwürgen und es ging einfach nicht. Es wurde immer schlimmer. Mein Mann ist ausgesprungen, hat mich auf den Rücken gehauen und dass das rauskommt, kam nicht raus. Dann ist mein Mann mit dem Finger in den Mund gegangen, hat das probiert rauszuholen und das hat so wehgetan. Es ging nicht. Mein Mann ans Telefon Notarzt gerufen und hat mein Mann gesagt, bis der Notarzt da ist, ist der erstickt. Ja, und ich habe dann gewürgt und das wurde immer schlimmer. Dann hat mein Mann nur eins gesehen, er ist in die Küche gegangen, zum Glück. Ja. Hat einen Teelöffel geholt und ist damit bis in die Speiseröhre reingegangen und hat das rausgeholt. Ach, also rausgeholt oder runtergedrückt? Nee, das hat der so mit dem Löffel so, richtig wie man das so, wie mit einer Angel so. Das ist mit der Vorderseite des Löffels, also mit dem, nicht mit dem, mit dem Griff, sondern vorne mit dem Löffel. Vorne mit dem Löffel. Ich überlege, geht das überhaupt, den so in den Hals hineinzuschieben? Ich hatte auch hier die ganze Speiseröhre kaputt. Mann, dann hast du ja mit dem Löffel dieses Ding da rausgefummelt und... Ja, und bis der Notarzt kam, dann war das natürlich schon raus, aber ich hatte so Luftprobleme. Und der Notarzt sagte ja auch, wenn das nicht rausgeholt hätte, wäre ich gestorben. Dann wäre ich erstickt. Das ist ja Wahnsinn. Wie geistesgegenwärtig, dann einen Löffel zu holen. Denn er wusste ja gar nicht, wie tief das sitzt. Es hätte ja sein können, dass der Löffel da gar nicht hinkommt. Ja, der hatte ja erst Notarzt angerufen. Ja. Weil er das mit dem Finger nicht rausbekommen hat. Ja, aber der Notarzt hat auch nichts von dem Löffel gesagt, oder? Bitte? Hatte der Notarzt das gesagt als Tipp, er sollte es mit dem Löffel versuchen? Nee, er ist nur am Telefon gesprungen, hat angerufen, hat gesagt, Sie müssen kommen, meine Frau hat was verschluckt, die kriegt keine Luft mehr, die stirbt. Verstehe. Aber mein Mann hat mir in dem Sinne das Leben gerettet. Ja. Dann war die Speiseröhre verletzt danach? Ja, der hat das ja ziemlich tief reingedrückt und hat das dann rausgezogen und dadurch hat er mir die Speiseröhre verletzt, ne? Ich hatte dann eine Woche, ich konnte kaum schlucken und kaum was essen. Und konnte man mit leben dann? Ja, sicher. Besser wie andersrum. Aber nochmal gefragt, war jetzt dieses Bonbon hängen geblieben in der Speise oder in der Luftröhre? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich, das ist einfach so, dass ich hatte irgendwie so einen Schluck aufgehabt, dann ist das runter und dann hat sich das irgendwie quergesetzt, ob das jetzt genau in der Speiseröhre oder in der Luftröhre hing. Nur auf jeden Fall, ich habe keine Luft mehr bekommen. Und das ist ja Wahnsinn. Wenn du alleine gewesen wärst, wärst du gestorben. Ja. Ja. Und deswegen, manchmal, wenn ich Leute so Katjes essen sehe, ich habe die so gerne gegessen. Ich würde die auch wieder gerne essen, aber ich traue mich nicht. Verstehe. Wobei, das kann ja mit jedem anderen Bonbon auch passieren. Ja, aber ich weiß nicht, die Katjes, die sind ja so richtig hart. Und ja. Also seitdem hast du die Finger davon gelassen. Ja. Ja, das sind genau solche Unfälle, wo man auch im ersten Moment so sagt, naja Gott, da bleibt halt so ein bisschen was im Hals hängen, aber das kann dann wirklich lebensbedrohlich sein und dann ist es alles andere als zum Schmunzeln. Das ist eine todernste Sache dann. Ja, das ist aber auch heute, wenn ich Süßigkeiten esse und es ist irgendwie sowas Hartes, dann überlege ich dann immer, dann denke ich an den Tag zurück und dann denke ich immer, also wenn ich alleine bin, esse ich sowas gar nicht. Ja. Da habe ich viel zu viel Angst vor. Also, der Ehemann hat das Leben gerettet. Ja. Dafür bist du groß dankbar. Ja, sehr dankbar, ja. Heike, danke für den Anruf. Schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Darf ich noch was sagen? Sehr gerne. Domian, Ihr habt ja gestern über das Fernsehen gesprochen. Ja. Mich würde mal sehr freuen, also ich sehe deine Sendung hier unheimlich gerne, wenn ihr mal am Wochenende eine lange Domian-Nacht machen würdet. Von abends 12 bis morgens 6. Wie lange, von wann, bis wann? Von abends 12 bis morgens 6. Wäre es nicht mal möglich. Das soll ich aushalten? Ja. 6 Stunden ist Wahnsinn. Wir haben ja schon mal eine lange Domian-Nacht gemacht, vor vielen Jahren. Da haben wir, ich glaube, um 12 angefangen und bis 4. Und da war ich recht erschöpft danach, das kannst du dir vorstellen. Aber wir nehmen das gerne auf. Neulich, glaube ich, hatte ich auch eine Mail, glaube ich, hier vorgelesen, wo jemand das auch vorgeschlagen hat. Wir denken drüber nach. Ah, wunderbar. Liebe Heike, alles Gute. Kann ich schon ein Autogramm kriegen? Ja, sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich zurück. Ja, alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für unser Thema heute, kuriose Unfälle. Wer von euch hat schon einmal einen ungewöhnlichen Unfall erlitten, einen kuriosen Unfall? Etwas, womit man eigentlich so gar nicht rechnet, aber was dann sehr ernst und vielleicht sogar lebensbedrohlich sein könnte, auch im Bereich der Sexualität. Kuriose Unfälle beim Sex oder durch Sexualität. Pitt begrüße ich herzlich. Pitt ist 33. Guten Morgen, Pitt. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Wäre eine Ehre. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, lieber Pitt. Schön, ja. So. Ich wollte dir über meinen Unfall berichten, den ich am 15. Oktober 88 erlitten habe mit dem Fahrrad. Ich wurde von links angefahren vom Auto. Mhm. Bin mit dem Kopf in die Scheibe und den Seitenholm, oder wie sagt man dazu, denn die Halterung vom Auto, von der Scheibe. Ja. Und im Freiflug dann auf die Schienen, da bin ich gelandet und bin liegen geblieben. Auf Schienen? Also, du warst auf Straßenbahn, auf Straßenbahnschienen. Das war eine vierspurige Straße, zwei Seiten links, zwei Seiten rechts. Mhm. Ja, und ich muss weiter ausholen. Ich kam von der Schule nach Hause. Mhm. Und auf dem Weg von der Schule nach Hause, da war ein Fabrikgebäude, das wurde abgerissen als 13-Jähriger. Interessiert man sich so für die Kräne und für Bagger und so weiter. Das war natürlich kurios für mich, das war natürlich interessant. Ja. Und da wollte ich hin. Ich ging nach Hause, habe meinen Schulranzen abgelegt. Meine Mutter sagt noch, bleib da und gib gleich Essen. Dann sage ich, nee, da wird das Haus vom Male abgerissen und da wollte ich hin und wollte da gucken und... Ja, meine Mutter gibt mir noch 5 Mark mit damals und dass ich bei McDonald's was zum Essen kaufen kann. Und ja, ich bin dann losgefahren. Angekommen bin ich leider nicht, weil 50 Meter ungefähr von meinem Wohnort weg, da war die Kreuzung, ja, und da bin ich angeblich über Rot, was viele nicht wissen oder was ich nicht wusste, das sind Magnetstreifen, einasphaltiert bei der Kreuzung und die registriert den Rotübertritt. Ja. Und ja, laut dieser Tafel hatte ich 2 Sekunden rot. Bist du mit dem Fahrrad darüber gefahren? Genau, genau. Und dann ist es zu diesem... Ich habe absolut gar keine Erinnerung mehr. Ja. Ich habe nur aufgrund von Erzählungen und von Polizeiberichten. Ich bin mit dem Fahrrad drüber. Ich hatte verdeckte Sicht nach links. Ich hatte verdeckte Sicht durch den LKW. Mhm. Und hinter dem LKW, da war dann das Fahrzeug, ja, was ich nicht gesehen habe. Mhm. Und das hat mich angefahren. Und wie gesagt, dann ins Schienbein rein und ja, mit der Stoßstange rein. Ja. Schienbeinschaftfraktur. Das hat mir eingebracht, dass ich da an dem Schienbein eine Platte mit 6 Schrauben drin hatte. Du bist dann, um das nochmal zu verstehen, du bist dann auf diese Schienen bist du gestürzt. Richtig. Und was ist dann passiert? Dann wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, per Zufall fuhr eine Polizeistreif vorbei, die dann den Rest alles erledigt hat, mit dem Krankenwagen, Notarzt und etc. Feuerwehr war dabei und ich habe zwar Fotos gesehen von der Polizei. Mhm. Muss heftig gewesen sein, ja. Ich weiß gar nichts mehr von diesem Tag. Also wie schwer? Aber Domian, das Kuriose an diesem Unfall ist das, mein Unfall am 15. Oktober 88, 27 Jahre zuvor, am 16. Oktober, also ein Tag Verschiebung, kam meine Großmutter mit dem Fahrrad ums Leben. Ach. Ja, das ist das Kuriose. Jetzt kommt noch mal ein kleiner Tritt. Auch ein kleiner, in der... Moment. Domian, darf ich dir nee, lass mich fragen. In der Stadt, wo das passiert ist mit dir? Nein. Das nicht. Ja. Nein, sondern 1100 Kilometer weiter weg in Kroatien. Also, wie schwer warst du verletzt? Ich hatte einen Doppelschädelbasisbruch. Gehirnquetschung, innere Blutungen, Gehirnerschütterung, Schienbeinfraktur links, Sprunggelenk, Trümmerfraktur rechts. Und dann wurde mir am Kopf ein Teil vom Schädel ausgeräumt, weil das Gehirn sonst geplatzt wäre durch die Gehirnquetschung. Ausgeräumt heißt, dass die Schädeldecke entnommen wurde erstmal? Die wurde entnommen und die wurde 6 Wochen lang einkonserviert und dann reimplantiert. Das ist verrückt, ne? Da wird die Schädeldecke abgesägt und die kommt dann in... Ein 5-Mark-Stück großes Loch war da. So, und das kommt dann ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank? Ja, das wurde einkonserviert. Also ich denke mal, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht wird. Ich glaube, das kommt in den Kühlschrank und nach ein paar Wochen wird das dann wieder einoperiert. Nach 6 Wochen wird das wieder einoperiert, ja. Genau. Also schwer, sehr schwerer Unfall, wo du auch hättest ums Leben kommen können. Richtig, ich habe meine Mutter nicht mehr erkannt. Ich habe von meinem ganzen Leben gar nichts mehr gewusst. Mhm. Ich habe alle mit Maria angesprochen. Maria, hilf mir, Maria, hin und Maria her. Und selbst die Krankenschwester war Maria für mich. Maria, warum? Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich auch von oben liegen sehen. Es war alles hell. Ich kann mich jetzt mal im Augenblick nicht an Schmerzen erinnern. Aber ich muss geschrien haben. Ja, aber das sind irgendwie diese Aufwachphase aus dem Koma. Das ist extrem gewesen. Ja, oder vielleicht auch so auch eine Art Nahtoderlebnis. Das kann ja sein. Das ist ein Nahtod. War ein Nahtoderlebnis, richtig. Dazu habe ich auch schon in der Vergangenheit mal bei dir angerufen, als du das Thema Nahtod irgendwie so in die Richtung angesprochen hattest als Thema. Mhm. 20 Jahre davor ist die Großmutter ums Leben. 24 Jahre davor ist die Großmutter ums Leben gekommen. Entschuldigung, Domian, 27 Jahre. 27 Jahre davor, na okay. Ja. Jetzt kommt noch ein kleiner Tritt hinterher. Ja? Domian, jetzt am 15. Oktober, das heißt vergangene Woche war das, glaube ich, ja, so in dem Dreh rum, hatte mein Sohn 10-jährig Fahrradprüfung am 15. Oktober positiv bestanden. Mhm. Okay, das freut mich sehr natürlich. Aber warum der 15. Oktober? Warum meine Oma am 16. Oktober? Warum mein Unfall am 16. Oktober, am 15. Oktober? Das sind alles Sachverhältnisse, die ich nicht so ganz verdauen kann, mit denen ich auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, umzugehen. Aber nur Gott sei Dank ist dein Sohn wohl auf und es war ein gutes Datum für ihn. Für ihn war es sehr dieses positiv. Jahr. Richtig, ja. Das ist richtig, Domian. Ja. Kurios, sehr kurios. Also und der Unfall ist ein schwerer Unfall, wie er passiert, ja, aber diese ganzen Umstände sind natürlich sehr kurios, hast du recht, ja. An dem ich heute noch zu tragen habe, Domian. Ich habe Beinverkürzung, also das kranke Bein wurde 2,5 Zentimeter länger. Ich war im Wachstum, hatte die Metallplatte drin. Ja. Und aufgrund dessen hat sich das Wachstum gestört gefühlt. Und ja, ich lebe heute mit Arthrose rechts, links, das Bein vom Unfall. Und ja. Berentet auf Zeit. Ja, ich kämpfe jeden als Tag. Folge von diesem Unfall damals? Ja, richtig. Wie lange hast du damals im Krankenhaus gelegen? 4 Monate. 4 Monate? Ja, 4 Monate. Und ich wurde insgesamt 9-mal operiert. Das heißt, die Ferse, Domian, das ist auch so eine Geschichte für sich. Das ist eine Druckfraktur, Druckstelle. Nicht Fraktur, eine Drucknekrose. Ja. Und die hat sich aufgrund von dem drückenden Gips, der nicht regelmäßig scheinbar gewechselt wurde oder auch je zu spät erkannt wurde, diese Druckstelle, wurde mir das Schienbein, das wurde mir operiert. Und das war das ganze Bein eingegipst und hinten die Ferse wurde mir entnommen. Das heißt, ich hatte eine lange Qualenszeit hinter mir. Hast du dich denn getraut, später dann nochmal als junge Fahrer zu fahren? Domian, jetzt halte ich fest, ich bin vom Krankenhaus raus und dann mein erster Zug aufs Fahrrad. Ich fahre heute genauso Fahrrad wie damals genauso. Also das ist ja auch verrückt, aber letztendlich ist es auch gut, das so dann zu lösen. Domian, ich habe jetzt an einem Filmprojekt teilgenommen, an dem ich sogar einen Stunt gemacht habe. Überleg mal, also so übermütig. Ja, also sensationell. Ja. Jetzt wollen wir hoffen, dass die nächsten... Mitte Oktober, Wochen, so Tage, immer gut bei euch verlaufen, dass da bloß um Gottes Willen nichts Neues Schlimmes passiert. Domian, dein Wort in Gottes Ohr. Definitiv. Sein, ja? Alles Gute und dir und deiner Familie, Domian, lieber Pet. Domian, darf ich noch ganz kurz? Bitte. Ich habe noch einen Wunsch, ein kleines Autogramm von dir. Ja, sehr gerne. Bitte. Rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Das wäre lieb von dir. Sehr gerne. Tschüss. Mach's weiter so. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit dem Henry, 42. Händel ist nicht mehr da. Dann geht es weiter mit Antje. Und Antje ist 43. Guten Morgen, Antje. Ja, hallo Domian. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Endlich habe ich dich auch mal am Telefon. Kannst du mich hören? Ich höre dich wunderbar. Zu einem Thema, was ja eher traurig vielleicht ist. Nein, gar nicht traurig. Nein. Ich möchte nur alle Fleischesser warnen, was mir mal passiert ist. Was ist dir passiert? Ja, 1998 habe ich Gulasch gegessen. Ja. Und da waren zwei Fleischstückchen mit einer Sehne verbunden. Kann ja mal passieren. Jetzt rutschte das eine Fleischstückchen in die Luftröhre und das andere in die Speiseröhre. Ach. Und die Sehne lag als Verbindungsstück über, wie eine Brücke, drüber. Und ich habe, dadurch wurde der Schluckreflex ausgelöst und mein Körper, ich konnte gar nichts dagegen tun, schluckte wie verrückt, um dieses Teil in den Magen zu bekommen, mhm, und drückte parallel das andere Fleischstück in die Luftröhre runter. Das ist ja verrückt. Das war wirklich verrückt. Ich habe das registriert, habe gedacht, mein Gott, das darf nicht wahr sein. Ich frage mich gerade, wie das überhaupt dazu kommen könnte, weil wenn man schluckt, ist ja so eine Klappe, glaube ich, dass die Luftröhre zugeht. Ja, die hat dann wohl versagt. Die hat in dem Moment, ja, das kann schon mal passieren, ja. Irgendwie ja. Und diese blöde Sehne ist nicht gerissen, da die da als Brücke dazwischen hing. Und dann fing der Erstickungsanfall an. Ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen Leben so abartig gewürgt und gehustet. Wo hast du dich aufgehalten, ja, in dem Moment? Ja, jetzt kommt's nämlich. Ich war allein in der Wohnung. Ja. Und der Schluckreflex hörte nicht auf. Das Ding rutschte immer weiter, wirklich Richtung Magen und Richtung Lunge parallel, ne? Mm. Und dann sah ich zufällig im Spiegel, oh mein Gott, ich bin ja schon ganz blau, ohne Witz. Und hab noch gedacht, so, jetzt renne ich auf die Straße, dass man mir hilft. Ich wollte wirklich hier aus der Wohnung, aus dem Hochhaus rennen. Hier sind lauter Wohnungen. Ja. Und dachte, mein Gott, hoffentlich können die mir noch helfen. Und in dem Moment, durch dieses furchtbare Husten, ist das eine Stück endlich aus der Luftröhre rausgerutscht. Aber ich habe hinterher, glaube ich, noch 10 Minuten gehustet. Also ich möchte echt alle warnen. Vorsicht mit diesen Sehnen an den Fleischstückchen. Wenn sowas passiert, das kann ruckzuck gehen. Und ich fand echt kurios. Ich habe in dem Moment noch gedacht, das kann nicht sein, dass ich jetzt so von dieser Erde gehe. Ja, du erzählst das mit so einer Freude in der Stimme. Ja, aber, ich lebe ja noch. Ja, darüber freuen wir uns natürlich alle sehr. Aber es hat ja wirklich sehr übel ausgehen können. Es war kurz davor. Also ich war wirklich, der Spiegel hat dann mir gezeigt, jetzt wird es langsam Zeit. Ich hab dann, und du musst aus dem Hochhaus raus. Ja, das Schlimme ist, wenn man so viel hustet und wirkt, dann kommt dann automatisch so ein Gegenreflex, wo die Lunge versucht, diese ganze Luft wieder zu bekommen und dann so, saugt man noch mehr ein. Ja, also es war, mein Körper hat da so miteinander gekämpft, sowohl Magen als auch also Luftröhre als auch Speiseröhre, dass ich wirklich zwischendurch dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass ich hier so sterbe. Gell? Und dann wollte ich auf die Straße rennen, aber Gott sei Dank, dann war es ja endlich draußen. Hast du Leute, lasst die Sehnen, schneidet die Sehnen durch. Hast du irgendwann später nochmal Gulasch gegessen? Ja, aber ich habe die Sehnen sehr sorgfältig durchgeschnitten. Also sowas passiert mir nicht noch einmal. So ein dummer Unfall. Wahrscheinlich ein Mediziner könnte einem das vielleicht erklären, dass das genau, es ist wahrscheinlich auch ein ausgesprochen seltener Zufall, dass irgendwie da so reingeflutscht ist in beide. Ja, genau. Ich dachte auch, ich spinne. Mann. Also, Domian, super Sendung. Ich gucke dich schon seit 10 Jahren und bin froh, dass ich dich endlich mal dran hatte. Ich freue mich, dass ich dich akustisch kennengelernt habe. Ja, super. Und vor allen Dingen, dass du quietschfidel bist und guter Dinge. Das passiert nicht nochmal. Antje, alles Gute. Ja, dir auch, Domian. Tschüss. Und zweiter Versuch mit Henry, 42. Ist er jetzt da? Hallo? Hallo, Henry. Hallo, Domian. Ja, da bist du. Gerade warst du weg. Servus, ja, habe ich eben gehört. So, aber jetzt bitte ich dich, den Ton von deinem Fernseher oder von dem Radio ganz abzuschalten. Beides. Beides. Ja, sonst können wir es nicht gut und entspannt. Den Fernseher oder das Radio? Den Ton, einfach der Ton muss weg. Das wird schwierig, warte mal eben. Warum ist das schwierig? Da gibt's doch Knöpfe für. Jetzt ist er weg. Wunderbar. So, Henry. Mein lieber Freund. So. Ich wollte jetzt von einer Geschichte, die ich hatte vor knapp, lass mich nicht lügen, knapp 9 Jahren. Mhm. Und ein kurioser Unfall. Bitte? Ein kurioser Unfall. Ein kurioser Unfall, ja, bitte, erzähl. Ja. Ich hatte damals eine Frau in Österreich. Du hattest eine Frau in Österreich, also eine Freundin, oder? Eine Freundin. Eine Freundin, ja. Und eine Freundin, ja. Mhm. Und das war sehr, sehr schwierig, aus dem Grunde, weil von Düsseldorf aus nach Österreich ist ein sehr weiter Weg, richtig? Ich kann dem zustimmen, ja. So. Und die Frau war halt da und mit der Frau bin ich dann abends ins Bett gegangen. In Österreich? In Österreich. Also du bist nach Österreich gereist? Richtig. Ja. In einer Pension. In einer Pension. Ja, okay. So, sei mir nicht böse. Jetzt schalte ich mal hier das Bild aus dem Grunde, weil ich mit dir vernünftig reden will. Ja, das irritiert. Weil das geht so nicht, weil ich habe eine Verzögerung hier. Ja, du sollst mich auch jetzt nicht angucken, sondern nur mit mir reden. Ja, das ist das Problem. Warte mal eben. So, zack. So. So, jetzt geht's. So, jetzt sind wir in Österreich und du liegst bei deiner Freundin im Bett. Ich lieg mit meiner Freundin im Bett. Ja. Es passiert Folgendes. Mit der Frau im Bett, eine liebe, nette Frau, von vorne bis hinten, kann man nicht anders sagen, attraktiv, einen großen Busen und ich darf den Namen, doch, ich darf den Namen sagen, Gertrude. Gertrude, Vorname Gertrude kann man Gertrude aus Österreich. Gertrude, die mit dem großen Busen. Die mit dem großen Busen. Aus Österreich, ja. Aus Österreich, ja. Okay. Stimmt so. Mit ihr ins Bett gekommen. Ja. Und wollte natürlich von vorne bis hinten alles machen. Problem war, sie war sehr trocken. Sehr trocken. Und es ging halt nicht. Ich wollte aber. Und wir hatten keine Chance, irgendwie an irgendwas anderes zu involvieren, das heißt irgendwelche Cremes oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sind halt aufeinander gestürzt. Sie war gierig, ich war gierig, aber sie war halt nicht feucht. Und in dem Augenblick eingedrungen, versucht einzudringen, ja. Gierig eingedrungen. Ja. Und das Problem war, die Vorhaut hat nicht mitgemacht. Oh. Unsere liebe Vorhaut. Unsere liebe Vorhaut hat nicht mitgemacht. Hat das, nicht mitgemacht. Das heißt? Das heißt, sie wurde nach hinten gezogen und hat ist dann eingerissen. Mm. Das hat sehr weh getan. Da war dann Schluss mit Geilheit. Nein. Nein. Nein. Nein. Die hat überwogen. Die hat überwogen. Also die Vorhaut ist eingerissen. Eingerissen und es hat überwogen. Man hat es selber nicht gemerkt. Du hast es in dem Moment gar nicht gemerkt? Oder? Nein, gar nicht. Gar nicht gemerkt? Es hat einen stechenden Schmerz gemacht und fertig. Ihr wart so radadoll aufeinander, ja. Dass du gar nichts gemerkt hast. Aber irgendwann wirst Nein, du hast den stechenden Schmerz gemerkt, aber danach nicht mehr. Okay, verstehe. Weil es war dann gleitfähig, sagen wir es mal so. Aufgrund des Blutes? Weiß ich nicht. Ja. Ich wage es nicht zu behaupten, aber ich schätze mal schon. Wie ging die Geschichte dann weiter, beziehungsweise aus? Das war übel. Ganz nebenbei. Also das hat sich natürlich bis zum Anschlag erledigt. Dann, ne? War auch sehr schön. Ja. Kann man nicht anders sagen. Glaube ich. Auf die Gertrude nichts kommen lassen. In keine Außer Bedenken. Ja. Und es war wirklich sehr schön. Und danach war es natürlich schwierig, weil ich hatte eine Freundin zu Hause. Ja, aber danach musst du doch irgendwas gemerkt haben. Ja, natürlich gemerkt. Das heißt, am nächsten Tag, es hat wehgetan. Erst am nächsten Tag? Ja. Du hast nichts gesehen, kurz danach dann? In der Nacht nicht, weil ich hatte genug getrunken. Achso, du warst auch noch besoffen. Natürlich. Ja. Und am nächsten Tag kamen die Schmerzen dann langsam. Und wir hatten, ich bin ja Skilehrer, also gelernter Skilehrer gewesen. Ja. Immer noch, ganz nebenbei, bei gelernter Skilehrer. Und wir haben eine riesengroßen Gruppe da und 90 Kinder und einen eigenen Arzt dabei, von der Bundeswehr ganz nebenbei. Und von der Bundeswehr, der Arzt, der weiß natürlich Bescheid. Dem hast du dann dein bestes Stück gezeigt? Natürlich. Ja. Und den kann ich auch, also. Und was war jetzt genau verletzt? Die Vorhaut war eingerissen oder das Bändchen war gerissen Nein, oder was? Die Vorhaut nicht, ne, das Bändchen, genau. Ja. Das Vorhautbändchen, das oben von dem kleinen Dingen bis zum unten geht, das war eingerissen. Na, die Vorhaut selber nicht. So. Aber das Bändchen ganz nebenbei, was die wenigsten Frauen kennen, das hält ja die Vorhaut. Ja. Nach oben hin. Ja. So. Und das Ding war eingerissen. So. Und du hast zu Hause eine Frau? Eine Ehefrau? Nein. Nein. Eine Freundin. Eine feste Freundin hattest du zu Hause und hast aber mit Gertrude dich verlustigt. Fürwahr. In Österreich. So, jetzt kamst du zurück nach Düsseldorf und dann standst du vor dem Problem, wie sage ich es meiner Freundin? Bitte was? Und dann standst du vor dem Problem, wie erkläre ich das meiner Freundin, oder wie? Richtig. Und wie hast du sie erklärt? Ich hatte noch 2 Wochen Zeit, ganz nebenbei. Bitte? Ich hatte noch 2 Wochen Zeit, um das auszuheilen. Ja. Ging nicht. Sowas kann man nicht in 2 Wochen ausheilen. Das heilt nie aus. Wenn es gerissen ist, ist es gerissen. Richtig, bis zum Anschlag. Ja. Das habe ich später auch feststellen müssen, leider Gottes, nachdem ich mit meiner Frau geschlafen hatte, mit meiner Freundin. In Düsseldorf? In Düsseldorf. Ja. Und Ich sage jetzt keinen Namen. Nee, brauchen wir nicht. Und das war dann schwierig, weil das ist immer weiter eingerissen. Nicht einfach gerissen, sondern immer weiter eingerissen. Hast du noch denn... Noch einen halben Zentimeter, noch einen halben Zentimeter. Okay, also sie hat das aber nicht... Bis das Ding endgültig bei meinem Anschlag war und dann war wirklich Feierabend. Okay, jedes aber, Mal. Aber sie hat nicht bemerkt, dass da irgendwas, dass du fremdgegangen warst? Nein. Nein. Ich habe Scheiße erzählt in dem Augenblick, natürlich. Bei ihr? Ja. Mhm. Ich habe gelogen. Mhm. Ich ja, gesagt, ich war im Klo und hab gepinkelt und keine schöne Geschichte. Ja. Einmal für dich und einmal auch keine schöne Geschichte für deine Freundin in Düsseldorf. Ne? Muss man ja auch so sagen. Wie oft bist du denn deiner Freundin in Düsseldorf fremdgegangen? Sag dir ganz ehrlich, kein einziges Mal. Ja, mit der Ausnahme Gertrude. Richtig, das war in Österreich. Ja, das war in Österreich, ja. Ist Fremdgehen in Österreich kein Fremdgehen? Hier habe ich dir vollkommen recht. Ja. Also, auch ein kurioser Unfall, ein Sexunfall. Und bist du noch mit deiner Freundin in Düsseldorf zusammen, mit der von damals? Das war vor 20 Jahren. Ach, das war vor 20 Jahren. Verstehe. Ich danke dir für deinen Anruf, Henry. Alles Gute. Nicht, dass wieder sowas passiert. Tschüss. Henry war ja ein bisschen seltsam, ne? Wie er so erzählt hat. Hat sich ja ein bisschen merkwürdig gestimmt. So. Hier ist Christoph. Christoph, stimmt das? Ja, das ist richtig. Christoph. Guten Morgen, grüße ich. 26, guten Morgen. 26, genau, richtig. Guten Morgen. Also erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Danke, Christoph. Großer Fan von und mag ich sehr gerne. Das freut mich, vielen Dank. Ja. So, du hast auch zu unserem Thema angerufen, kuriose Unfälle. Richtig. Ich weiß aber nicht, ob diese Geschichte hier so spannend ist, was der Henry jetzt erzählt hat. Mal schauen, ob es so in die Richtung geht. Erzähl mal. Also, und zwar 31.12.2007, letztes Jahr in Berlin, bin ich mit ein paar Freunden hingefahren, einen Tag eher waren wir da und am 31.12. gehört sich das ja so, wenn man in Berlin schon mal ist, dann feiert man am Brandenburger Tor. Mhm. Und wir standen aber auf der anderen Seite, und zwar da, wo nicht die Bühne steht, weil wir nicht in das Gedränge wollten, was ja auch einigermaßen verständlich ist. Wir waren dann unter den Linden, heißt die Straße, ein bisschen am Feiern. Ja, und dann 11:55, Raketen gehen in die Luft und plötzlich spürt man oder spüre ich auf meinem Kopf einen schweren Schlag. Und im ersten Moment denkt man an einen Böller, der einen getroffen hat oder genau, vielleicht ja. an eine Flasche. Ja. In dem Fall war es leider ein bisschen anders. Und zwar, ich gucke dann links auf meine Schulter und da fällt der Stab, wo die Raketen immer dran sind, wahrscheinlich aus, ich denke mal 100 Metern senkrecht auf meinen Kopf drauf. Das hat dann ein Loch in meinem Kopf sozusagen gebohrt, aufgrund dieser Wucht natürlich. Und ich bin dann zusammengebrochen, blutüberströmt und habe versucht, mich dann zu einem Rettungswagen zu begeben. Jetzt habe ich es gerade nicht verstanden. Du guckst auf deine Schulter und da fällt ein Stab runter? Genau, richtig. Also diese Raketen, die man ja generell lossprengt zu Silvester, sind ja an so einem Holzstab. Ja, genau. Ja. Genau, richtig. Aber du hattest doch vorher schon den Schlag gespürt. Richtig, genau. Und dann fällt halt dieser Holzstab, fällt dann auf meinen Kopf senkrecht drauf und natürlich bleibt er nicht im Kopf drin, sondern fällt einfach runter. Ich habe ja nicht gesehen, ach so, jetzt verstehe ich. Was ja, da ja. los war. Richtig, ja, ja, genau. Ich verstehe. Mhm. Naja, und dann versuch mal in der Nacht innerhalb von wenigen Minuten einen Rettungswagen zu finden. Wahnsinn, gerade in Berlin ist die Hölle los. Wahnsinn, du glaubst es nicht. Und Leute sprechen einen an auf der Straße, was denn mit einem los sei und das ganze Blut ist überströmt über meinen gesamten Kopf und ich habe selbst sowas noch nicht erlebt und dann kannst du dir vorstellen, was da los ist. Also auf jeden Fall eine Nacht Silvester sozusagen im Krankenhaus zu verbringen, war dann auch nicht so lustig. Ja, wie schnell bist du denn dann an einen Rettungswagen oder an einen Sanitäter geraten? Das war also die schlimmste Katastrophe überhaupt. Also die Freunde, die halt um mich herum standen, haben mich gestützt, was natürlich dann auch teilweise sehr schwer war, weil auch auf der anderen Seite der Bühne sozusagen kommt man halt relativ schwer an irgendwelche Polizisten oder auch an Rettungsleute dran. Mhm. Wir sind dann über irgendwelche Barrikaden gestiegen, weil natürlich alle Straßen auch außerhalb von unter den Linden sozusagen gesperrt waren. Da kommt man ja auch nicht mehr durch, weil die Polizisten alles abgesperrt haben. Ja. Es hat 10 Minuten tatsächlich gedauert, bis wir überhaupt mal einen Polizisten ansprechen konnten, der uns dann über die Barrikaden rübergehoben hat. Mhm. Und erst nach weiteren 10 Minuten später, da saß ich dann in einem Café drin, was auch abgesperrt war, wo die ganzen Notfälle sozusagen versorgt worden sind, kam dann der Rettungswagen. Und auch dann erst 5 Minuten später fuhr der wieder los. Und erst dann 5 Minuten später wiederum ging es überhaupt mal los zum Krankenhaus. Das heißt, das hat so eine etwa halbe Stunde gedauert, bis wir überhaupt von dem Einsatzort, wo ich da getroffen worden war, bis zum Krankenhaus überhaupt letztendlich mal gestartet. Das heißt, wenn du jetzt wirklich ganz schwer verletzt gewesen wärst, wäre das unter Umständen lebensbedrohlich gewesen, dass das so lange dauert, ehe man dann Hilfe bekommt. Richtig, genau. Was war das für eine Verletzung am Kopf? Ja, das war also tatsächlich so ein, ich würde auch sagen, so ein 10 oder 20 Cent großes Stück Loch, was da letztendlich drin war. Das musste halt über Nacht noch genäht werden. Ja. Und ja, in der Nacht halt im Krankenhaus wurde mir ein Teil von meinen Haaren entfernt, weil natürlich halt letztendlich dieses Loch genäht werden musste. Und ja, also wie gesagt, wenn dir das einmal auf den Kopf knallt, dann denkst du an alle möglichen Sachen, nur nicht an diesen Holzstab. Und ja, wie gesagt, es war halt so unangenehm, dass mir teilweise schwindelig geworden ist. Ja. Und die Leute oder die Polizisten und auch die Rettungssanitäter fragen dich natürlich, welcher Tag ist heute und wie geht's dir und all sowas. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit schon vertan mit Wochentagen und habe dann auch irgendeinen anderen Wochentag gesagt. Und dann sagten sie, okay, jetzt bleib mal locker liegen, hier ist nochmal ein zweites Glas Wasser und so weiter. Aber am nächsten Tag ging es dir dann besser. Ja, ja, richtig, ja. Das war soweit, okay. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich mittlerweile ein Grund, dass ich Silvester nicht mehr dahin gehe, wo ganz viele Leute sind. Richtig, dumm, ja, nie wieder. Also ich mache es, ja, auch nicht mehr. Außerdem gibt es auch sehr viele schlimme Unfälle, dass irgendwelche Idioten die Sektflaschen so schütteln, richtig, und diese Korken einem ins Gesicht unter Umständen schießen, was auch schwerste Verletzungen, richtig, Augenverletzungen zum Beispiel zur Folge haben können. Ja, also ich bin eigentlich normalerweise jedes Jahr in Berlin, aber wenn überhaupt noch mal Berlin, dann vom Balkon aus in der 12. Etage irgendwo. Genau, irgendwo geschützt, dann ist es natürlich genau richtig. Genau. Aber jetzt ist wieder alles gut und du bist fit und... Alles fein, alles total wunderbar. Gut. Und ich kann immer jede Nacht dich sehen. Das ist sehr schön, freut mich, Christoph. Danke für den Anruf, alles Gute. Ich danke dir und ich wünsche dir auch alles Gute und weiterhin viel, viel Erfolg und es macht echt Spaß, dich immer zu sehen abends. Vielen, danke, vielen sehr. Dank dafür. Tschüss, vielen, tschüss, Dank, tschüss. Gut, ciao. Unser Thema, ihr Lieben, heißt kuriose Unfälle. Ich möchte gerne mit euch und spreche auch schon die ganze Weile mit euch über wirklich ungewöhnliche Unfälle, vielleicht im Haushalt, vielleicht auch Sexunfälle, Unfälle, die man so gar nicht vorhersehen kann, aber die vielleicht auch im ersten Moment etwas absurd anmuten, so wie gerade die Geschichte mit den Sehnen und dem Gulasch, aber die dann vielleicht sogar sehr ernst enden können oder sogar tödlich enden können, wenn nicht direkt Hilfe kommt. Also kuriose Unfälle. Wenn ihr gerne auch mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Hier ist Werner. Werner ist 53 Jahre alt. Guten Morgen, Werner. Ja, ich grüße dich, Domian. Hallo, Werner. Ja, mein Unfall, der liegt schon auch einige Jahre zurück, und zwar im Jahr 1988. War damals sportlich sehr aktiv, habe Hallenfußball gespielt und mir dabei das Knie verrenkt. Ich hatte einen Korbwinkelriss, der im Bergmannsthal im Bochum operiert werden sollte. War da im Krankenhaus, guter Dinge, sportlich gut drauf. Ich denke, ach komm, jetzt dusch noch mal, bevor du operiert wirst, weil wer weiß, wie es danach aussieht. Dusche und hüpfe dann, die Gehstützen hatte ich natürlich schon, die standen aber am Bett. Wie gesagt, ich war noch sportlich ganz gut drauf und hüpfe dann auf einem Bein, auf dem gesunden, zu meinem Bett, rutsche auf dem feuchten Boden aus und Ergebnis, Arm tat weh, verstaucht. Naja, ich kam zur Operation und wurde dann wach und kriegte dann mit, wie mein Arm eingegipst wurde. Und Ergebnis war, dass ich neben meinem defekten Bein nun auch das Armproblem hatte. Der Arm war gebrochen. Ach du je. Ja, ach du je. Und beides auf einer Seite. Das war natürlich auch nicht ganz lustig. Ja, und dann hatte ich die Lacher natürlich alle auf meiner Seite, nur weil mir war nicht zum Lachen. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Also, wenn du nicht geduscht hättest, aber man duscht natürlich von der Operation und das ist ja auch völlig normal, ja, wäre das nicht passiert. Richtig. Ja. Ja, wie gesagt, ich war voller Selbstvertrauen, hatte bis dahin keine Unfälle. Ja. Und na, so kann es gehen. Ne? Was war denn dann, was hat länger gedauert, bis es ausgeheilt war, der Arm oder das Bein, das Knie? Ja, das Problem bestand darin, man bekommt ja nach der Operation Gehstützen. Das ging natürlich auch nicht. Genau, ja, ja. Aber dann hatten die in der Asservatenkammer da irgendwie noch so eine Vorkriegs-Unterarmstütze, die ich dann bekam. Das ist auf der rechten Seite die normale Gehstütze, auf der linken Seite diese Unterarmstütze. Mit dem Ergebnis, dass ich das Knie natürlich prompt überbelastete. Und dann gab es eine riesen Infektion noch. Gott sei Dank keine bakterielle, sonst wäre das Knie irgendwie lädiert gewesen auf Dauer. Naja, und dann habe ich da viel Spaß gehabt und war insgesamt 3 Monate krank. 3 Monate? Ja, interessanterweise, warum weiß ich diese Geschichte auch nicht zur Wendezeit. Also die ganze Wende, Fall der Mauer und so weiter, habe ich vom Fernseher verfolgt. Ich wäre sicherlich nach Berlin gefahren, weil ich es total spannend fand. Und ja, die Rührung stand mir in den Augen. Aber ich war halt da naja, im Bett gefesselt. Aber du hattest Zeit. Und von Tag, ja, ganz Tag der ganzen Sendung da verfolgt. Genau, hattest Zeit und konntest sehr viel Fernsehen sehen und das alles dann im Fernsehen verfolgen. Wenn du genau, nicht live dabei sein genau können, ja. Ja. Ja, auch ein kleiner Kuriose. Klein ist gut. Also für dich war das schon eine heftige Sache. Ja, es war alles gut ausgegangen und hat keine Nachwirkungen gehabt. Das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Okay. Auf, dass nie wieder sowas passiert. Genau. Danke für den Anruf, Werner. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und jetzt bin ich verbunden mit der Ursula. Und Ursula ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Hallo. Ursula. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Was ist Kurioses an Unfall bei dir passiert? Das war sehr schlimm. Mein Mann, das ist schon jetzt 8 Jahre her, da war der 58 Jahre alt. Mhm. Und wollte Kirschen pflücken und dann haben wir Abendbrot gegessen. Ich habe es rausgetragen, wir haben da ein Gartenhäuschen, hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und dann denkt er, ach, gehst du noch auf den Baum, holst die letzten auch noch runter. Mhm. Geht hoch, ich bringe das Geschirr rein und er steht nur auf der dritten Sprosse und fällt ganz unglücklich runter in mein Blumenbeet auf so Findlinge, die ich da habe. Er steht nur auf der dritten Sprosse der Leiter, ja, also gar nicht hoch. Auf der Sprosse der Leiter, es war gar nicht hoch. Ja. Ja. Und fällt dann in dein Beet da rein. Fällt in mein Blumenbeet, er hätte die Leiter auch nicht richtig abgesichert, weil wir vorher noch eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten, hat er die einfach da so hingeknallt, hingestellt, jetzt gehst du noch hoch, pflückst die letzten auch noch. Ja. Und ich komme raus und will mal gucken, ich denke, wo ist denn die Leiter, wo ist dein Mann, hab geguckt und da sehe ich die Leiter da liegen, auf einmal sehe ich ihn da schon liegen. Und wie verletzt? Da liegt er da ganz unglücklich und konnte sich aber noch auf allen Vieren aus dem Blumenbeet raus, also konnte da rauskrabbeln, ist zur Bank. Wir haben da am Kirschbaum eine Bank stehen, da hat er sich noch hochgezogen, sitzt auf der Bank, steht noch auf, geht ins Haus und ich war aufgeregt, unser Telefon war auch noch kaputt, ich konnte keinen Notarzt anrufen, nichts. Mhm. Ich sage, ich gehe jetzt zu meinem Schwager runter und sage denen Bescheid, ist sein Bruder und da sagt er allen Leuten das gleich auf die Nase binden, alle Leute verrückt machen, lass mal. Mhm. Er geht auch noch hoch, er legt sich bei unserem Andreas, unserem Sohn, ins Bett und sagt am anderen Tag, wenn es besser geht, ja, dann fahre ich mal zum Krankenhaus. Mhm. Und da unser Telefon kaputt war, gehe ich zu meinem Schwager, sage denen das. Der kommt runter, du musst doch jetzt ins Krankenhaus, du kannst doch hier nicht so liegen bleiben, zieh dich an, sei vernünftig. Hat er denn unter Schmerzen schon geklagt? Und ja, aber ist liegen geblieben. Rücken, auch wenn es mal morgen früh nicht besser ist, so, ach, dann fahre ich mal zu meinem Hausarzt. Ja. So. Wie ging es dann weiter? Hat er so auf die leichte Schulter genommen. Und mein Schwager, den Junge, sei vernünftig, komm her, zieh dich an und wir müssen doch zum Unfallarzt und der ist mit ihm dann zum Unfallarzt gefahren, auf den hat er dann gehört und der sofort ab ins Krankenhaus und dann war er in ein normales Krankenhaus gekommen. Die haben ihn einen Blasenkatheter gelegt, da sollte die ganze Nacht liegen bleiben, sollte sich bloß nicht bewegen, haben gar keine Hilfeleistung gemacht und am anderen Morgen um 10 Uhr ist er erst geröntgt worden. Und dann hat man im Nachhinein festgestellt, er hatte ja schon Lähmungserscheinungen in den Beinen. Er hatte schon kurz vor der Querschnittlähmung gestanden. Das heißt? Wenn er sich nachts nur 1 Millimeter verkehrt bewegt hätte, dann war er querschnittgelähmt. Das heißt? Die haben keine Hilfestellung da gegeben. Die haben ihn die ganze Nacht liegen lassen. Ja. Und dann ist er in ein besseres Krankenhaus gekommen? Ja, dann ist er in eine Spezialklinik gekommen. Hier, das ist Bad Pyrmont. Die ist da extra für, die operieren sowas. Und da musste er dann 3-mal operiert werden. Ist er denn 3 dann... 3 Operationen. 3 Operationen? Ja, das war ganz schlimm. Wahrscheinlich komplizierte Operationen am Rückgrat? Ja, irgendwas? Ganz schlimm. Ja. Er hat Schrauben rein operiert bekommen. Die hat man aber wieder raus operieren können. Mhm. Die konnten wieder weg, aber so eine Metallplatte, die hat er jetzt noch drin und er leidet heute noch unter den Unfallfolgen. Er muss immer Morphiumpflaster nehmen, er hat ständig Schmerzen. Er muss heute nach 8 Jahren noch Morphiumpflaster nehmen? Ja. Ach du lieber Gott. Die Bewegung tut ihm weh, er kann gar nicht richtig laufen, er kann gar nicht richtig arbeiten. Dann ist er eigentlich nur ganz unglücklich gefallen, gar nicht von so hoch rum, sondern er ist einfach unglücklich gefallen. Unglücklich gefallen. Ja. Als du ihn da gefunden hast und als er dann in das Haus gegangen ist, was hatte er denn für so einen Eindruck auf dich gemacht? Das, hast du schon die Sorge gehabt, dass was Schlimmes ist? Ja. Wahrscheinlich. Angst, ich habe Panik gehabt. Ich habe gesagt, ich muss doch den Schwager Bescheid sagen. Das Telefon war kaputt. Ja, ja. Ich sage, dass der doch sich, dass da Krankenwagen gerufen wird. Hatte er denn dann schon von über starke Schmerzen im Rücken geklagt? Am Anfang, wo er da lag, das hat mich so verwundert. Wir hatten keine schlimmen Meinungsverschiedenheiten, wie das schon mal so vorkommt. Mhm. Da hat er zu mir gesagt, ach, lass mich doch verrecken. Oh. Mhm. Das heißt, er hatte schon das Gefühl... Ich wusste gar nicht, dass da einer, jemand kommt. Da hatte er schon das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, da muss das wohl in dem Moment so schlimm gewesen sein, dass er sagte, wenn ich hier verrecke, dann bin ich weg, dann habe ich es überstanden. So kam mir das vor. Hast du dir hinterher irgendwie Vorwürfe gemacht? Nein, ich bin ja sofort zu meinem Schwager gelaufen. Ich habe ja alles dafür getan. Nee, das meinte ich jetzt nicht, dass ihr euch vorher gestritten habt und dass er irgendwie unbedacht dann nach oben... Richtig, ja. Mhm. Aber es hatte sich nicht gelohnt. Die waren schon halb faul, halb, was weiß ich, wurmstichig. Also er ist so ein bisschen im Zorn auf die Leiter gegangen und ist dann, hat sich dann irgendwie verrutscht oder vertreten. Ja, ja. Hat sich denn das mit euch beiden dann wieder eingerenkt? Ja, es war ja gar nicht schlimm. Es waren ja nur Lappalien. Nur Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeiten. Und da hat er sich gleich so dran hochgezogen. Und ach, jetzt gehe ich nochmal auf eine Leiter. Und aber da sieht man mal wieder, so ein kleiner Sturz ist ein Sturz fürs Leben letztendlich. Ja. Ne? Er wird sein Leben lang durchleiden. Ja, ja. Jetzt hat er Schwierigkeiten. Ja. Keiner kann ihm helfen. Er meint immer, da müsste bei der Operation was verkehrt gelaufen sein. Weil sie ihm versprochen haben, sie würden es wieder so hinkriegen. Wir haben ein großes Grundstück von 1000 Quadratmeter, dass er zu Hause wieder alles machen kann und dass er beschwerdefrei lebt. Aber jetzt sagt der Operateur, er hätte nichts verkehrt gemacht. Und man kann auch weiter nichts unternehmen mehr? Nein. Nein. Das heißt, er muss jetzt damit leben und er muss weiter die Morphiumpflaster anwenden? Ja, das ist jetzt zu spät. Zu spät. Der Unfallarzt hatte damals gesagt, auch die da im Krankenhaus, die ihn da die ganze Nacht liegen lassen haben, Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung, aber mein Mann hatte die Nerven nicht, er wollte nicht. Mhm. Er wollte seine Ruhe haben, er wollte, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber dennoch, was für ein Glück, dass er ins Krankenhaus gekommen ist und dass er nicht zu Hause geblieben ist, weil da hätte er sich bestimmt irgendwie bewegt noch und hätte was getan. Ja, dann wäre er querschnittsgelähmt. Dann wäre er querschnittsgelähmt gewesen, ja. Und er hat schon jetzt im Nachhinein gesagt, dann hätte er irgendwas unternommen. Mhm. Ein Leben im Rollstuhl wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Mhm. Dann wäre er schon nicht mehr hier. Ach so, unternommen. Ja, er hätte sich das Leben auf jeden genommen. Fall definitiv was angetan. Ja, das sagt man so leicht vorher. Ja, weil er schon so viel gehabt hat. Ach so. Er hat schon Darmkrebs gehabt, er hat schon Prostatakrebs. Ach so. Die hat man ihn rausgenommen, auch voreilig. War gar nicht notwendig, hat man auch gemacht. Einfach ausoperiert, war sie weg. Ach du. Liebe Ursa, grüß ihn nochmal sehr herzlich von mir und wünsche von Herzen alles Gute und einfach nur gute Wünsche und Glück wünsche ich euch beiden. Ja, ja. Ich bin ja schon froh, dass ich ihn überhaupt noch habe. Ja, na klar. Wenn man auch Schmerzen hat, das ist ja schlimm, aber ich sage, es gibt Schlimmeres, wenn man andere sieht, die im Rollstuhl sitzen oder... Ja, ja, natürlich. Also, euch beiden wirklich alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Schön, dass du angerufen hast. Viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Und gleich geht es weiter mit unserem Thema kuriose Unfälle mit dem Heinrich. Und Heinrich ist 56. Morgen, Heinrich. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, gut. Ja, wir sind mit dem Wohnmobil 2001, kurz nach Neujahr, sind wir quer über die Insel gefahren, haben netterweise für Leute, was ich gar nicht wusste, da oben gibt es Höhlen, wo Leute drin wohnen. Durch England seid ihr gefahren? Nein, Gran Canaria. Gran Canaria. Oben und zwar quer durch. So, da sind so richtig Berge, wusste ich vorher auch nicht, ich kannte nur Strand. Ja. Und wir sind ausgefallen, sind wir für Leute, haben wir einen Sack Avocados und eine Bananenstaude mitgenommen, weil die hatten da oben Kinder. Mhm. So, und dann nachts, das war 11 Uhr, es war duster. Und da kommt auf einmal ein Windstoß. Ich habe es nicht mehr gemerkt, weil drei Minuten hat man Schock. Der Windstoß hat uns einfach 4 Meter an die Seite geweht mit einem 3-Tonner Wohnmobil und wir sind 8 Meter tiefer aufgeknallt. Das ganze Wohnmobil ist 8 Meter runtergestürzt? Komplett. Aufgrund eines Windstoßes? Ja, weil wenn man das ist so am Hang, am Hang, und wenn man dann so eine Kurve fährt, muss ich vorstellen, wie so eine Schlucht, und wenn du links am Hang um so eine Kurve fährst und da kommt dieser Wind vorm Regen, der hat so eine Power, das wusste ich gar nicht. Hat man mir hinterher alle erklärt. Jetzt habe ich nicht verstanden. Wie viele Leute waren im Auto? Meine Frau und ich. Ihr beiden wart im Auto. Ja. 8 Meter gestürzt, da würde ich jetzt denken, das ist ein katastrophaler Unfall. Ja, wir sind dann erst hoch zu dieser, das ist ein Schotterweg, ist keine Straße, und haben gewartet, ob irgendeiner kommt, aber da kommt nachts um 11 keiner und es war am Regnen. Ihr seid aus dem Auto rausgeklettert, das runtergestürzt war, nach oben. Ja, und ihr wart nicht verletzt? Wussten wir da noch nicht. Wir sind nach vorne raus, weil die Scheibe war raus, weil über uns drüber weg ist durch den Aufprall das, die ganze Inneneinrichtung, also festgeschraubtes Bett, weil sie diese Campingmobilgeschichten, die sind über uns drüber weggesegelt durch die Scheibe, und wir sind dann aus der Scheibe raus, weil keiner kam und das fürchterlich am Regnen war, haben wir uns erstmal, und wir haben nichts gesehen. Dann haben wir uns erstmal ins Wohnmobil gelegt, das lag auf dem Kopf fast, und haben da geschlafen, damit wir nicht nass wurden. Wir waren auch total fertig, wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Ja, Schock ist das. Kaum wurde es morgens hell, gehen wir da raus, und da trifft es uns aber richtig, weil wir hingen auf so einem Absatz, wo es nochmal 80 Meter noch. Ach, das war gerade so eben. Das ist wie im Film. Das war wie im Film. Boah. Derjenige, der Polizist, der da lang kam, dann endlich, nachdem irgendwie Touris gekommen sind, die haben dann im nächsten Dorf die Polizei Bescheid gesagt, uns mitgenommen. Der Polizist sagte uns, also in den ganzen 25 Jahren, wie er Dienst hat, wäre bei sowas nie einer überlebt. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, noch eine kleine Bewegung mehr, dann wärt ihr die 80 Meter auch noch runtergestürzt, und dann wärt ihr hundertprozentig tot gewesen. Ja, als wir morgens dann bei Helligkeit das sahen, wie knapp das Ding, der brauchte nur noch so 10 Grad weiterkippen, dann wären wir unten gewesen. Das heißt, als ihr in der Nacht rausgeklettert wart, hättet ihr aus Versehen da ja auch runterstürzen können? Ja, auch das. Nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen, weil so ein Unwetter war und es war keine Sicht da. Licht war aus, das Wohnmobil lag auf dem Kopf, das habe ich erst gar nicht gemerkt, weil nach dem Schock, so als ich wach wurde, tropft was auf meinen Arm. Und ich nehme so und denke, boah, das regnet ja hier durch im Wohnmobil. Ich wusste gar nicht, wie wir da waren. Und dann nehme ich so den Finger, leck da dran, Batteriesäure. Ich denke, ach du grüne Neune, die Batterie ist also über mir. Ach du Scheiße, raus hier. Ja, ne? Ja. Und meine Frau war noch ein bisschen schräger. Die war also hatte mehr so an der Seite, die war richtig an der Seite geknallt. Hatte nächsten Tag alles blau auf der Seite. Und ich habe sie dann da rausgezogen. Sie ist total ausgeflippt. Ich musste sie beruhigen. Ja, und dann hatten wir aber gedacht, naja, ist nix irgendwie, naja, wir sind irgendwie in so an so ein Ding gefallen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so tief runterging. Jetzt hast du gerade gesagt, du dachtest oder ihr dachtet, dass ihr nicht verletzt wart. Wart ihr doch verletzt? Ja, sie war sehr blau, aber richtig was passiert ist nicht. Da habt ihr aber sehr starke Schutzengel gehabt, die euch da hin und her beschützt haben und laviert haben. Ja, der Polizist wurde richtig blass und sagte, Leute, ihr seid wiedergeboren, ihr habt noch was zu tun auf der Welt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich gehe mal davon aus, dass das Wohnmobil Schrott war danach. Schrott, wir haben alles probiert. Ich habe sogar durch die Wüste fahren, diese Safari, Camel Trophy. Ah, ja. Camel Trophy, die haben sich das angeguckt, die wollten da eigentlich eine Riesenaktion von machen, auch ein bisschen werbewirksam, aber die haben gesagt, das kriegen wir da nicht raus. Habt ihr euch dann überhaupt nochmal da runter getraut, um noch ein paar Sachen rauszuholen? Ja, ich habe erst ein bisschen richtig, dann nach ein paar Tagen, nachdem wir wieder ein bisschen fit waren, habe ich geschuckelt, weil unser ganzer Hausrat war drin, weil wir waren dabei, nach Gran Canaria auszuwandern. Ach so, ach, das auch noch, das auch noch. Alles drin. Und dann haben wir ein paar Sachen, die wichtigsten, erstmal rausgeholt. Wir hatten dann auch kein Geld mehr, weil ich habe das Geld im Wohnmobil nicht gefunden. Ach du lieber. Wir hatten ungefähr 8000 Mark mit. Ach du lieber Gott. Weil wir eben auswandern wollten, aber das Ding, das war alles durcheinander. Und dann nach 3-4 Tagen sind die Leute angefangen, da alles auszuräumen. Nachdem sie alle gemerkt haben, naja gut, das liegt einigermaßen fest. Und wir haben gerettet, was wir retten konnten, aber für uns war damit Gran Canaria beendet. Ja. Vorbei mit den Auswanderungsträumen. Und wieder zurück nach Deutschland? Nee, wollten wir auf keinen Fall, weil meine Frau ist Brasilianerin. Ja. Und sie hat in Deutschland sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Von wo rufst du denn jetzt an? Osnabrück. Ich bin dann wieder in Osnabrück. Wir waren zwischendurch nach Brasilien, weil ihre Familie sagte, kommt, probiert hier was, wenn es euch da so schlecht geht. Aber das war schon wieder die nächste Katastrophe. Na, ihr seid ja richtige Weltenbummler. Ja, zwangsweise. Und jetzt bist du mit deiner Frau noch zusammen? Nein, sie ist in Brasilien und sie hat einen neuen Freund, Ah, ja. War 14 Jahre jünger, das war auf Dauer einfach nicht das. Aber wir sind wie Bruder und Schwester. Und habt noch Kontakt miteinander? Ja, sie hat ein Grundstück mit mir und ihrem neuen Freund in Manaus, das ist mitten im Regenwald. Ich weiß, aber es ist richtig, richtig Dschungel ist das. Ja, da habe ich letztes Jahr im Herbst hatte ich ein bisschen Geld übrig und da haben wir zusammen das Grundstück gekauft. Das ist ja kurios. Ja, die beiden wohnen da, sind happy und... Und aber du bist jetzt eigentlich wieder ansässig im schönen Osnabrück? Ja. Und fühlst dich auch hier wohl? Super, ja. Ich habe meine alte Liebe wieder getroffen, in die ich mit 16 verkleidet habe. Ganz wilde Geschichte noch. Also ich habe viele schöne Nette. Aber ich sag dir, das ist aber wirklich eine harte Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ja. Wie hast du denn diesen Schock? Das ist ja dann, wenn man kapiert, wie sehr man im wahrsten Sinne des Wortes am Abgrund gehangen hat. Wie hast du denn diesen Schock verarbeitet? Irgendwo total, sagen wir mal, in Halbapathie. Einfach nur gemacht, was zu machen war, probiert und so weiter. Wir haben dann, das ging ja noch ein bisschen weiter, weil meine Klamotten, weil die ganze Batteriesäure da drauf war, war natürlich überall zerfasert. Ich sah aus wie Robinson Crusoe. Mhm. Und in schlimmer. Und dann haben uns auch die Polizei, wo wir das aufgenommen hatten, wir waren dummerweise zur Guardia Civil gegangen, kann ich niemand raten als Tourist, da wo wir das dann angeben wollten, weil ich dachte, Guardia Civil ist was Offizielleres als die normale Polizei. Mhm. Wir konnten noch nicht mal unseren Pass vorzeigen, da sind wir rausgeflogen, aus welchem Grund auch immer, weil ich so zerlottert aussah wahrscheinlich. Ach, du lieber Himmel. Meine Freundin, meine Frau, und damals waren wir schon verheiratet, meine Frau hat noch einen Tritt in den Arsch gekriegt. Ach du lieber Gott. Also, großes Theater, große Katastrophe, ja. Aber ein zweiter wirklicher Geburtstag, ne? War das für euch beiden. Und ich kann das gut irgendwie ab, weil eben meine alte Liebe habe ich wieder getroffen, die war auch inzwischen 30 Jahre verheiratet. Alles wieder im grünen Bereich. Wir sind seit 2 Jahren, sind wir hippie, happy, high. Wunderbar. So soll es bleiben. Danke für den Anruf, Heinrich. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Jo, tschüss. Christiane, guten Morgen, 41. Hallo. Hallo Christiane. Morgen. Was ist das bei dir für ein Unfall gewesen? Ja, das war circa mit 6 Jahren. Ich war also noch relativ klein und damals war das so modern. Und da geht's, man hat in der Schule, hat man aus alten Filzschreibern die Spitze entfernt und das Hinterteil und hatte so eine Röhre, um Papierkügelchen zu schießen. Ach so, Und das haben fast alle Schüler damals als Streich gemacht. Und mein Bruder, der immer sehr viel Dummquatsch im Kopf hatte, hat es natürlich dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat nicht nur Papierkügelchen, sondern auch Stecknadeln damit abgeschossen. Wie alt war der Bruder damals? Der ist 3 Jahre älter. Der muss so 10 oder so gewesen sein. Der hat Stecknadeln damit abgeschossen. Ja, es gab damals so Stecknadeln mit so bunten Köpfen. Das war orange, grün, blau. Ja. Und die hat er vorne in dieses Blasrohr gesteckt und dann einmal kräftig gepustet und hat die abgeschossen. Und dann wollte er mir auch zeigen, wie das geht. Und ich nahm dann dieses Plastikblasrohr in den Mund. Er machte vorne die Stecknadel rein. Ich wollte die so anziehen. Und auf einmal machte es ups und die Stecknadel war verschwunden. Die war in deinem Hals. Nee, die war schon weiter als im Hals. Ach. Die war schon bis zum Magen gleich durchgerutscht. Ach du lieber Himmel. Ja, und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Und mein Bruder hatte natürlich in dem Moment wahnsinnig Angst, dass er Ärger bekommt. Weil er ja hinter der ganzen Aktion steckte. Ja, tat dir denn das auch weh? Nö. Nee, die war nur einfach weg, die Nadel. Die war einfach weg, ja. Hast du das denn als 6-jähriges Mädel kapiert, dass du die verschluckt hast? Ja, das habe ich schon irgendwie realisiert, dass die weg ist. Und fing dann auch gleich an zu plären. Und mein Bruder hatte mich dann aber gleich gebrieft, ich sollte ja nicht die Wahrheit meinen Eltern erzählen, sondern ich sollte erzählen, ich hätte die Stecknadel als Zahnholz verwandt. Das ist ja verrückt. Wie ging die Geschichte aus dann? Ja, meine Mutter kam nach Hause und ich hab's denen gesagt, wir sind direkt ins Auto und ins nächste Krankenhaus. Ich wurde geröntgt, man glaubte das zuerst nicht im Krankenhaus, aber hat mich dann vorsichtshalber doch mal geröntgt. Und man sah dann auch wohl im Magen die Stecknadel, die schon am unteren Magenende Richtung Darm unterwegs war. Was wurde dann getan? Ich wurde stationär aufgenommen. Das blieb ca. 2 Wochen im Krankenhaus und wurde in dieser Zeit ausschließlich von rohem Sauerkraut ernährt. Ach, also du wurdest nicht operiert? Nein. Sondern man hoffte dann auf das natürliche Ausscheiden der der Nadel. Genau, man hoffte oder man spekulierte darauf, dass rohes Sauerkraut unverdaulich ist, sich um die Nadel wickeln würde. War es dann auch so? Das war so. Ich durfte dann auch eine Zeit lang keine Toilette benutzen, sondern musste im Krankenhaus immer schön auf ein Töpfchen gehen. Damit das kontrolliert wurde. Genau. Mann, oh Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass du seitdem kein rohes Sauerkraut mehr magst. Das war einige Jahre so, aber derweil hat sich das wieder gelegt. Mann, das ist aber auch eine heftige Geschichte. Und ja, es gab da im Zusammenhang mit meinem Bruder noch mehrere Vorfälle. Er hatte mich dann auch mal dazu gebracht. Kannst du jetzt nicht erzählen, Christiane, weil meine Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich bin froh, dass die Geschichte so gut ausgegangen ist und dass wir haben noch miteinander reden können. Ja, die sind alle immer gut ausgegangen. Ich lebe noch. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Verhoeven. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival. Wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder die ganze Nacht mailen.